Er führte sie zur Couch im ehemaligen Speisezimmer, nahm ein Reagenzglas mit einer klaren Flüssigkeit aus der Mappe, entfernte den Gummistöpsel und reichte es ihr. Sie nahm das Gefäß so vorsichtig entgegen, als könnte es heiß sein. »Was ist das?« »Das bereits erwähnte leichte Hypnotikum. Das Mittel wird Sie in einen entspannten Zustand und schließlich in den Schlaf versetzen. Es ist ganz harmlos, ohne Neben- oder Nachwirkungen.« Sie betrachtete das Glas und prostete mir zu. »Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken«, sagte sie und kippte das Zeug einfach so hinunter. »Das kann man sich nicht ausdenken.« »Ich spüre gar nichts«, teilte sie Elgin mit. »Sind Sie sich sicher, dass das nicht bloß Wasser war?« »Hauptsächlich Wasser«, sagte er mit einem Lächeln. »Sie werden sehen, um 16 Uhr sitzen Sie wieder in Ihrem Auto und fahren zurück nach, Verzeihung, wo wohnen Sie noch einmal?« »North Windham.« »Dann fahren Sie mit einem Scheck über $800 nach North Windham zurück. In der Zwischenzeit entspannen Sie sich einfach. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun müssen. Es ist nicht schwer.« Er nahm ihr das Reagenzglas ab, setzte den Stöpsel ein und schob es in die eigens dafür vorgesehene Schlaufe in der Mappe zurück. Dann nahm er den einzigen anderen Gegenstand heraus, der sich darin befand. Das Bild eines von einem Wald umgebenen, roten Häuschens mit Schornstein. Zwei Steinstufen führten zu einer grünen Tür hinauf. Er gab es ihr. »Ich werde Ihnen jetzt etwas leise, beruhigende Musik vorspielen. Hören Sie zu und betrachten Sie dabei das Bild.« »Hui, jetzt spüre ich was.« Sie lächelte. »Das ist ja wie Haschrauchen. Nicht unangenehm?« »Mrs. Gibson, sehen Sie sich das Bild an und sagen Sie sich, dass Sie gerne einen Blick in das Haus werfen würden.« Ich schrieb alles mit, wobei ich Gibson mit G und Elgin mit E abkürzte. Die Bogen und Schwünge flogen nur so über die erste Seite des jungfräulichen Stenoblocks. Ich tat, wofür ich bezahlt wurde. »Aber was soll denn in dem Haus sein?« »Das ist ganz Ihnen überlassen. Vielleicht träumen Sie ja, dass Sie hineingehen und nachsehen. Wollen Sie das mal versuchen?« »Geben Sie mir die $800 auch, wenn ich nicht träume, was in dem Haus ist?« »Selbstverständlich, auch wenn Sie nur ein kleines Nickerchen machen.« »Wenn ich einschlafe, werden Sie mich dann um 4 wieder aufwecken?« Allmählich dämmerte sie weg. »Meine Nachbarin holt meine Tochter von der Schule ab, aber ich muss um 6 wieder zu Hause sein, um ihr das...« »Das Abendessen zu machen?« »Ja, das Abendessen. Sehen Sie sich die grüne Tür an. Ich würde die Tür von einem roten Haus ja nie grün streichen. Zu weihnachtlich.« »Sehen Sie sich das Bild an.« »Mach ich ja.« »Träumen Sie von dem Haus. Versuchen Sie, hineinzugehen«, sagte er im Singsang eines Hypnotiseurs. »Okay.« Sie schien völlig weggetreten zu sein. Wenn ihr Elgin befohlen hätte, wie ein Hund zu bellen, hätte sie wahrscheinlich auch das getan. »Gehen Sie hinein und sehen Sie sich um.« »Okay.« »Gehen Sie zum Wohnzimmer.« »Okay.« »Gehen Sie nicht hinein. Stellen Sie sich an die Tür.« »Soll ich Ihnen sagen, was im Wohnzimmer ist? Die Möbel oder die Tapete, solche Sachen?« »Nein. Gehen Sie in die Hocke und suchen Sie nach einem Riss im Boden, genau hier vor Ihnen auf dem Wohnzimmerboden.« »Ist da denn einer?« »Das weiß ich nicht, Mrs. Gibson. Althea, es ist Ihr Traum. Wenn Sie einen Riss finden, stecken Sie die Finger hindurch und heben Sie den Wohnzimmerboden hoch.« Sie lächelte verträumt. »Ich kann noch keinen Boden hochheben, Sie Dummerchen.« »Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Im Traum können wir Dinge tun, die uns sonst unmöglich sind.« »Wie fliegen zum Beispiel?« Das träumerische Lächeln wurde noch breiter. »Wie fliegen, genau.« Bei diesen Worten schien er etwas ungeduldig zu werden, obwohl mir die Vorstellung, im Traum fliegen zu können, genauso plausibel erschien wie jeder andere auch. Jung zufolge deuten Träume vom Fliegen auf die Sehnsucht der Psyche hin, sich von den Erwartungen anderer oder, was noch schwieriger ist, von den Erwartungen des Selbst freizumachen. heben Sie den Boden hoch. Sehen Sie nach, was darunter ist. Wenn Sie sich beim Aufwachen daran erinnern, schreiben Sie es auf den Block, der für Sie bereit liegt. Ich werde Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Wenn Sie sich an nichts erinnern können, ist das völlig in Ordnung. Wir sind gleich wieder zurück. Nicht wahr, Bill?